Phil widersprach ihr nicht. Womöglich steckte darin ja ein Körnchen Wahrheit, tat es in Wirklichkeit jedoch, weil er den Antwortmann nicht aus dem Kopf bekam. Manchmal, wenn er nicht schlafen konnte, redete er sich ein, albern zu sein. Der Antwortmann sei nicht für seine Missgeschicke oder die der Verbrannten verantwortlich. Das alles mochte auch der Wahrheit entsprechen, aber noch etwas anderes war wahr. Als er wirklich Antworten brauchte, war der Mann mit dem roten Schirm verschwunden, und irgendwen musste er, wie auch Mrs. Lacasse, in die Verantwortung nehmen. Kurz bevor Mrs. Lacasse an einer Lungenentzündung erkrankte, brachte er Neff vor das Bezirksgericht in Boston. Er gewann. Neff legte Berufung ein, womit Phil und Christine fest gerechnet hatten, doch wenigstens diesen einen, bedingten Sieg konnte die Verbrannte einfahren, bevor sie im Herbst 1967 ihrer Lungenentzündung erlag. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Phil miterlebt, wie sie quasi von Tag zu Tag schlimmer dahingesiecht und verkümmert war, und genauso wie bei Jake wusste er, was die Stunde geschlagen hatte. Für den weiteren Rechtsstreit holte er den Bruder von Ronald Lacasse an Bord. Tim Lacasse teilte den Rachedurst der Verbrannten nicht und hatte nichts von deren Inbrunst. Er bestellte Phil, ruhig dran zu bleiben, es so zu machen, wie er es für richtig halte, er selbst werde den Fall aber nur von daheim in North Carolina aus mitverfolgen. Er verweigerte konsequent die Zahlung jedweder Gebühren oder Honorare, würde aber natürlich völlig entspannt die Hand aufhalten, falls irgendwann doch noch Geld vom Himmel fiel und aus Boston oder New Hampshire zu ihm in den Süden hinunterwehte. Die Verbrannte hinterließ keinerlei Erbmasse. Phil machte trotzdem weiter und zahlte die Unkosten aus der eigenen Tasche. Zweimal bot Neff einen Vergleich an, erst über 300.000, dann über 800.000 Dollar. Die öffentliche Aufmerksamkeit machte sie tränervös. Tim Lacasse drängte Phil, via Ferngespräch, das Geld zu nehmen. Phil lehnte ab. Er wollte die kompletten 5 Millionen, weil es das war, was Mrs. Lacasse gewollt hatte. 1 Million pro Kind. Es gab Verzögerungen, es gab Aufschübe, Neff verlor die erste Runde und legte abermals Revisionen ein, doch als das oberste Bundesgericht es ablehnte, ihre Sache anzuhören und zu verhandeln, ging ihnen die Luft aus. Die Abschlussrechnung für die Weihnachtsbeleuchtung, der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, und die beschissen nachlässigen elektrischen Installationen, die bei Neff Methode hatten, wie Phil mit Blick auf andere Bauprojekte des Unternehmens belegen konnte, belief sich letztlich auf 7,4 Millionen Dollar, die dem Kläger Tim Lacasse zugesprochen wurden, zuzüglich stattlicher Prozesskosten. Neff, anfänglich außerstande zu glauben, einen Provinzanwalt aus Klein-Kleckersdorf nicht in die Knie zwingen zu können, hätte durch frühzeitige Aufgabe also fast 2,5 Millionen Dollar einsparen können. Tim Lacasse drohte seinerseits mit einer Klage, als Phil ihn informierte, dass sie die Zuerkennung zweiteilen würden. »Lassen Sie sich nicht aufhalten«, sagte Phil, »Ihre 3,7 werden dahinschmelzen wie Schnee im April.« Schließlich stimmte Tim Lacasse der Teilung zu, und eines Tages im Jahre 1970 hängte Phil sich ein gerahmtes Bild an die Wand seines Büros, wo er es täglich als erstes sehen würde. Das Bild zeigte Ronald und Christine Lacasse an ihrem Hochzeitstag. Der vierschrötige Bräutigam grinste breit, Christine sah in ihrem weißen Brautkleid zum Umfallen hinreißend aus. Unter dem Foto standen 6 Wörter in Großbuchstaben, die Phil persönlich mit großer Sorgfalt handschriftlich hinzugefügt hatte. »Vergiss nie, andere haben's noch schlechter.«